A. Übung 5. Informationen über Menschen. Was gehört zusammen? Hören Sie und verbinden Sie die Sätze im Buch. Frau Hannemann arbeitet in Hamburg. Herr Schmidt ist arbeitslos. Thomas ist 10 Jahre alt. Frau Meier ist verheiratet. Paul wohnt in München. Familie Steinhäuser kommt aus Zürich. Katja geht noch zur Schule. Lisa ist Deutsche.